Ganz leise surrt das Spinnrad am alten Kamin. Hör ich manche verklungene Weise, wie im Traum durch die Dämmerung zieht. Und dann erwacht die alte Zeit, die längst entschwunden Kindertage und der ersten Liebe Glück. Altes Spinnrad, ach bring mir die Stunden meiner Jugend noch einmal zurück.